Ihr Lieben, es geht weiter mit der zweiten Stunde, wo es gerade um Johannes 14,12 geht. Und das passt ja auch gut zu dem Thema Evangelisation und Menschen für Jesus erreichen. Wir sind ja gerade in diesem großen Gesamtthema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Und da insbesondere bei Johannes 14, Vers 12, wo es heißt, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich tue und noch größere darüber hinaus. Amen. Wie von euch glauben, dass Menschen leichter zu Jesus kommen, wenn sie solche Zeichen und Wunder uns folgen sehen, wie sie Jesus gefolgt sind und noch größere darüber hinaus? Amen. Wie viele glauben, dass das eine sehr effektive Art und Weise ist? Jesus hat gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Das heißt, in irgendeiner Weise müssen sie übernatürlich berührt werden. Amen. Und ein Schlüssel sind tatsächlich die Wunder der neuen Schöpfung. Wir haben uns in den letzten Stunden angeschaut, dass in dieser Zeit, in die wir jetzt als Leib Christi mehr und mehr hineingehen, uns tatsächlich diese Dimension der Herrlichkeit Gottes mehr und mehr erschlossen wird. Und diese Dimension der Herrlichkeit Gottes wiederum ist ein Schlüssel dafür, dass wir hineinkommen tatsächlich in diese größeren Wunder, von denen Jesus gesprochen hat. Und der Kern des Ganzen besteht einfach darin, dass wir tatsächlich das Evangelium in all seinen Aspekten wirklich in der Tiefe verstehen. Weil das ganze Evangelium ist nichts anderes als das stellvertretende, vollbrachte Erlösungswerk für dich und für mich. Und in dem Maße, wie wir uns mit dem Erlösungswerk von Jesus identifizieren, profitieren wir auch davon. Amen. Du bist mit Jesus gekreuzigt. Das heißt, du identifizierst dich mit seiner Kreuzigung in Bezug auf deine alte Natur, in Bezug auf die sündige Natur, in Bezug auf deinen alten Menschen. Er ist mit Christus erledigt am Kreuz von Golgatha. Identifikation bringt Realität. Ja, das Erlösungswerk ist passiert vor 2000 Jahren. Nur wenn du dich nicht damit identifizierst, bringt es dir nichts. Glauben an das Erlösungswerk heißt eigentlich identifizieren mit dem Erlösungswerk. Das ist eigentlich der Kern von Glauben, auch wenn wir das vielleicht am Anfang noch nicht so genau verstehen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Aber letztendlich geht es darum, dass wir uns identifizieren mit dem vollen Erlösungswerk von Jesus, und zwar vom Kreuz bis zum Thron. Also vom Kreuz stellvertretend für uns, über das Grab stellvertretend für uns, über die Rechtfertigung stellvertretend für uns, über die Auferstehung stellvertretend für uns und bis hin zu aufgefahren in den Himmel stellvertretend für uns, sodass für uns gilt, mit Christus auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Amen. Epheser 2, Vers 6. Und somit mit ihm dazu bestimmt, ein Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes zu führen. Ja, Johannes 3, Vers 13 schreibt Jesus über seine eigene Existenz als Sohn Gottes. Er beschreibt sich selber als dieses, ich nenne es immer, bidimensionales Wesen. Ja? Also bidimensional im Sinne von gleichzeitig im Himmel lebend und gleichzeitig auf der Erde lebend. Ja, Johannes 3, 13 heißt es, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Also Jesus hatte dieses Bewusstsein, ich lebe gleichzeitig im Himmel und ich lebe gleichzeitig auf der Erde. Und das ist tatsächlich das Bewusstsein, dass er möchte, dass wir als neue Schöpfungen in ihm, als seine Nachfolger, als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter der Herrlichkeit Gottes, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt, somit mit demselben Bewusstsein wie er leben. Und weil wir eben nicht nur alleine sind mehr hier auf dieser Welt als Träger der Herrlichkeit Gottes, so wie er alleine als Träger der Herrlichkeit Gottes war in diesen 3,5 Jahren, als er den Menschen in Israel gedient hat, sondern wir sind viele, ja, so haben wir die Möglichkeit, tatsächlich gemeinsam größere Werke zu sehen, als er sie jemals gesehen hat, dieselben Dinge, die er getan hat und darüber hinaus. Amen. Und all diese Werke hängen eben genau damit zusammen, dass wir tatsächlich diese Kräfte der zukünftigen Welt, also dieser Dimension des Geistes, dieser Dimension der Herrlichkeit Gottes, als ein Kanal hier auf dieser Erde durch uns in diese Welt hinein freisetzen. Amen. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine was? neue Schöpfung. Halleluja. Oder du kannst auch übersetzen, in der Basisbibel heißt es so, wenn jemand in Christus ist, gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt, wir sind Kanäle für diese zukünftige Welt. Wir sind Kanäle für diese neue Schöpfung, die Gott eines Tages endgültig sozusagen für die ganze Welt und für alle Menschen schaffen wird. Ja? Noch ist es nur senfkornhaft, wie Jesus sagt, aber es ist nicht weniger real. Diese Welt ist real und wir sind die Träger dieser zukünftigen Welt. Und wenn wir mehr und mehr in dieses Bewusstsein hineinwachsen, dann wird die automatische Folge die sein, tatsächlich, dass wir die Realität dieser zukünftigen Schöpfung, dieser neuen Schöpfung in diese Welt hinein transportieren. Und damit sind Wunder aller Art für uns normal. Amen. Weil das, was diese alte Schöpfung hier als Wunder bezeichnet, was man unter den Gesetzmäßigkeiten dieser alten Schöpfung als Wunder bezeichnen würde, ist in der neuen Schöpfung einfach normal. Und wir sind gerade dabei, jetzt in diesen Stunden uns anzuschauen, ihr könnt jetzt die erste Folie reinmachen, wir sind gerade dabei, uns anzuschauen, was das alles beinhaltet. Es geht letztendlich um die Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Ja, das, was du einem Menschen demonstrierst, wenn du zum Beispiel einen Kranken heilst auf der Straße oder wo auch immer, wenn du für einen Kranken betest und der wird gesund, ist eigentlich nichts anderes, als du demonstrierst die Herrschaft der neuen Schöpfung über die Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung. Weil in der alten Schöpfung gibt's Gesetzmäßigkeiten, die halt dazu führen, dass Menschen krank sind, was weiß ich, zum Beispiel Zellen mutieren zu Krebszellen. Und es sind bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen. Und dann ist das eine furchtbare Sache und unter Umständen, wo die Ärzte sagen werden, gemäß unseren Möglichkeiten, gemäß den Gesetzmäßigkeiten der alten Schöpfung, ist es nicht möglich, daran etwas zu ändern oder das irgendwie zum Positiven zu wenden. Und dann kommt die neue Schöpfung und sagt, Moment mal, in der neuen Schöpfung sieht es aber ganz anders aus. In der neuen Schöpfung gibt es keine Grenzen, was die Möglichkeiten angeht in Bezug auf die Materie. Das war der erste Bereich, den wir uns bereits begonnen haben anzuschauen. Ja? Die Materie ist für die neue Schöpfung nicht mehr unwandelbar bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen, sondern die neue Schöpfung hat Herrschaft über die Materie. Wenn du also wie Jesus bist in dieser Welt, wenn du ein Träger seiner Herrlichkeit bist, wenn du bereits zur neuen Schöpfung gehörst, wenn du bereits ein Teilhaber seiner Natur bist, wenn du gleichzeitig im Himmel und auf der Erde bist, dann bist du nichts anderes als ein Kanal für die Herrschaft der neuen Schöpfung über die Materie. Und deswegen glaube ich, dass wir mehr und mehr dahin kommen, je mehr das Zeitalter der Gemeinde zum Ende kommt, kommen wir mehr und mehr dahin, dass tatsächlich diese grenzenlose Herrschaft, die Gott in die neue Schöpfung gelegt hat, auch durch uns als seine Söhne und Töchter demonstriert wird. Amen. Und die Konsequenz sind, ich habe da verschiedene Punkte ja aufgelistet, grenzenlose Heilungswunder. Das heißt, einfach Dinge, die medizinisch gesehen, wo einfach die Grenzen gesetzt sind vom Natürlichen her, aber die einfach gesprengt werden durch die Söhne und Töchter Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist einer, der die Grenzen sprengt. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe jetzt gerade... Weil ich lese immer gerne oder ich bringe immer gerne aktuelle Zeugnisse und ich fand es so witzig, weil ich jetzt habe diese Stunde vorbereitet gestern und dann stelle ich plötzlich fest, ja, in meinem Postfach sind so viele neue Wunderberichte und die passen eigentlich alle genau zu den Punkten, die ich heute Abend bringen will. Also Berichte von euch oder von Leuten einfach von Glory Life, die berichtet haben, was passiert oder die berichten, was passiert. Und eins zum Beispiel kommt von der Manuela gerade aktuell, die schreibt, eine Arbeitskollegin erzählte von ihrem guten Freund, dass es kritisch wäre mit ihm wegen Darmkrebs. Ich sagte ihr gleich, dass er nicht sterben würde und ich für ihn beten werde. Jetzt erfuhr ich von ihr, dass er kerngesund ist und es ihm jetzt blenden geht. Halleluja! Preist den Herrn! Das ist Autorität. Das ist Autorität über die alte Schöpfung. Oder hier, das ist auch von vorgestern, glaube ich, oder von vor 3 Tagen, von der Regina, die ist auch hier heute Abend, genau, mit den preisten Herren, das ist auch stark. Bei meiner Mutter wurde ein gutartiger Gehirntumor am 21.01.2020 diagnostiziert. Dann haben wir auf allen Fronten gebetet. Das klingt gut, ne? Auf allen Fronten gebetet. Und am 4.3., also jetzt vor letzte Woche, hatte sie einen Neurologentermin, der nur noch eine Luftblase entdeckte, die harmlos sei. Halleluja. Ist doch der Hammer. Preis den Herrn. Weißt du, das sind so Zeichen einfach dieser Herrschaft der neuen Schöpfung über die alte Schöpfung. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, kreative Wunder, da hatte ich schon einige Beispiele erzählt aus den letzten 2-3 Wochen, was wir zum Beispiel in Österreich erlebt haben vor einer Woche, wo dieser Mann mit diesem, der 15 Jahre lang nur mit Katheter Wasser lassen konnte, weil er eine deformierte Blase hatte, die nicht in der richtigen Position war. Und Gott hat ihn einfach, während ich die kreative Kraft Gottes im Raum freigesetzt habe, beziehungsweise die Leute dann auch füreinander die Hände aufgelegt haben, hat Gott ihn geheilt und zum ersten Mal nach 15 Jahren konnte er wieder ohne Katheter Wasser lassen. Und er ist so auf die Knie gegangen, hat Gott gedankt und ihn gepriesen. Das ist ein kreatives Wunder. Oder der Mann, hatte ich erzählt, das war in derselben Veranstaltung, mit diesem Kieferbodenkarzinom, wo hier so ein Knoten hatte, der dann geschrumpft ist, als für ihn gebetet wurde. Und neue Fußgewölbe und viele andere Dinge. Ich hatte von dem Hohlkreuz erzählt, das sich wieder begradigt hat im Dezember bei der Veranstaltung in Waldshut, wo jetzt das Zeugnis kam und so weiter und so fort. Ein interessantes war noch in Handenberg, das ist mir jetzt wieder eingefallen, das hatte ich letzte Woche nicht erzählt. Da war ein Mann da und der erzählte, und sagte, ja, vor einem Jahr war ich in der Veranstaltung bei dir in Nürnberg und ich hatte einen Knickfuß und aufgrund von diesem Knickfuß hatte ich immer Nervenschmerzen in meinem Fuß. Die Nerven haben immer wehgetan. Und in der Veranstaltung, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, ob er zum Gebet nach vorne kam, wie auch immer, jedenfalls sagte er, du bist mir auf den Fuß getreten. Das mache ich manchmal vielleicht beim Beten oder so, ich weiß es nicht. Oder ich bin vielleicht auch versehentlich auf den Fuß getreten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin ihm auf den Fuß getreten und dann sagt er, und jetzt ist ihm plötzlich bewusst geworden, seitdem hat er keine Schmerzen. Schmerzen mehr in dem Fuß. Halleluja. Preis den Herrn. Das wahrscheinlich auch. Und er sagt auch eben, er läuft anders. Also dieser Knickfuß ist offensichtlich geheilt worden. Also das ist die kreative Kraft Gottes, kreative Wunder. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, Materialisierungs- und Rematerialisierungswunder, wo wir ständig Zeugnisse kriegen, wie Leute übernatürlich Gegenstände, die verschwunden waren, gestohlen waren oder was auch immer, plötzlich wieder auftauchen an Orten, wo sie vorher x-mal geguckt haben. Ich habe jetzt auch dazu, witzigerweise, gerade heute oder gestern ein Zeugnis wieder bekommen. Ich habe letzte Woche schon eins vorgelesen mit dieser kostbaren Uhr, was vor 2 Wochen passiert ist. Jetzt gestern kam dieses Zeugnis aus dem Glory House in Landau, wo die Leiterin schreibt, ich glaube, das ist Ede vom Ödin, genau, der Ödin ist ja hier, genau. Er hatte nämlich seine ungarische Bibel verloren, hat überall gesucht und auch beim Busunternehmen, mit dem er immer fährt, nachgefragt. Wir haben im Glory House Rematerialisierung seiner Bibel befohlen und zwar an einem Ort, wo Ödin sie gut findet. Heute Morgen hat er seine Bibel in seiner Tasche gefunden, die er vorher x-mal durchsucht hatte. Stimmt das? Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Also, das sind Zeichen und Wunder über natürliche Rematerialisierungs- und Materialisierungs- und ich meine, das ist auch super. Weißt du, wenn jemand, der noch nicht gläubig ist und kommt zu dir, meine Güte, ich habe meine kostbare Brosche verloren und ich weiß nicht, wie ich sie wieder finden soll oder was auch immer ist. Und du sagst einfach, dann beten wir. Ja, die Milada hat mir mal erzählt, da war eine Frau, die auch zu uns bei Glory Life kommt, zu Glory Life kommt, die auf dem Bauernhof arbeitet und dann war der Nachbar, glaube ich, und der hatte den Traktorschlüssel nicht mehr. Der Traktorschlüssel war verloren und dann hat sie die Milada angerufen und hat gesagt, lass uns doch da jetzt reinsprechen, dass der Mann, der gar nicht unbedingt gläubig war, aber lass uns reinsprechen, dass der Mann seinen Traktorschlüssel wiederfindet. Und dann hat die Milada ein Wort der Erkenntnis über Telefon bekommen und hat gesagt, sag ihm, er findet den Schlüssel an seinem Ort. Und dann hat sie ihm das weitergesagt und dann hat er sofort gesagt, okay, wo ist sein Ort? Im Zündschloss. Also ist er auf den Traktor gegangen, aber da war er vorher nicht, der Schlüssel, weil das hat er ja probiert gehabt. Steigt auf den Traktor, der Schlüssel steckt im Zündschloss. Halleluja. Preis den Herrn. Materialisierung und Rematerialisierung. Auflösungswunder. Preis den Herrn. Auflösungswunder. Da habe ich auch ein aktuelles Zeugnis. Auch wieder von der Manuela, Arbeitskollege. Halleluja. Die Manuela ist gut unterwegs. Preis den Herrn mit den Arbeitskollegen. Wie war das mit dem Bauch oder Arbeitskollegin? Halleluja, wo habe ich's? Gerade eben habe ich den Zettel gehabt. Ah, da, genau. Bauch. Meine Arbeitskollegin hat mir ihren Bauch gezeigt. Also nach der Schwangerschaft war das wohl. Nee. Ach so, abgenommen. Also sie hatte abgenommen. Sie hatte Sie hatte super schnell abgenommen, aber jetzt hatte sie einen richtig großen Hautlappen runterhängen. Wirklich nicht sehr schön. So ist mir gleich das Zeugnis eingefallen. das hatte ich mal erzählt, wie eine Frau eine Botschaft von mir gehört hat und dann ist der Schwangerschaftsbauch zurückgegangen, während sie die Botschaft gehört hat, hat sie gespürt, wie der zurückgegangen ist. Und dann ist ihr das Zeugnis eingefallen, als die Frau durch die Schwangerschaft so verunstaltet war und wieder einen schönen Bauch von Gott erhielt. Ich erzählte ihr das Zeugnis und fragte sie, ob ich für sie beten darf. Und ich durfte. Jetzt zeigte sie mir ihren Bauch wieder und sagte, schau mal, die Falte ist weg. Und ob das wohl durch dein Gebet passiert ist? Ich sagte, ganz bestimmt. Und sie bestätigte es auch, da sie meint, es sei so viel straffer geworden jetzt in der Bauchgegend. Halleluja. Amen. Also übernatürliche Auflösung von Fett, preis den Herrn. Übernatürliche Gewichtsabnahme gehört dazu. Übernatürliche Reparaturwunder, das sind auch so Sachen, die jetzt hat auch wieder aus einem Glory House kam da jetzt auch gerade gestern ein Bericht, das ist witzig, gerade zu den ganzen Punkten, die Margarita schreibt, seit Wochen war meine elektrische Duftlampe defekt, schreibt sie. Einige Male habe ich wiederhergestellt, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, aber... Einige Male habe ich Wiederherstellung befohlen, aber sie reagierte nicht. Am letzten Freitag fiel mein Blick wieder mal auf dieses Lämpchen und ich dachte mir, schade, sie war wirklich besonders und sie war auch nicht mehr im Internet zu kaufen. Also entschied ich mich, mich um diese Angelegenheit bewusst zu kümmern, schnappte das Lämpchen, reinigte es gründlich, füllte es mit Wasser sowie mit Aromaöl, steckte den Stecker in die Steckdose und befahl im Namen Jesu ein Reparaturwunder. Dann drückte ich den Schalter und der vertraute Dampf strömte umgehend wieder aus dem Duftlämpchen. Nach einiger Zeit war das ganze Haus mit einem herrlich erfrischenden Duft erfüllt. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Halleluja. Preist den Herrn. Naturwunder hatte ich auch schon das letzte Mal ein Zeugnis erzählt. Bewahrungswunder, da könnte man zum Beispiel dieses gewaltige Zeugnis vom Fritz erzählen. Ich glaube, ich hatte es bei der Konferenz jetzt vor 2 Wochen erzählt, der mit dem Auto gefahren ist und dann kam ihm in einer engen Straße ein anderes Auto frontal entgegen und es gab keine Möglichkeit auszuweichen. Und in dem Moment, wo die Kollision war, spürt er nur so ein leichtes Streifen über seine Schulter und im nächsten Moment sieht er das Auto hinter sich, das eigentlich durch und durch gefahren war. Halleluja. Das ist übernatürliche Bewahrung. Amen. Wie von euch wollen das erleben? Na, lieber nicht, oder? Weil wenn du das erlebst, musst du auch eine heiße Situation haben. Ja? Preis den Herrn. Okay. Vermehrungswunder. Ja, wir sehen es bei Jesus, die Vermehrung bei der Speisung der 5000. Wir haben schon so viele Dinge in allen möglichen Bereichen erlebt. Geldvermehrung. Benzinvermehrung, Leute, die über Monate mit einer Tankfüllung gefahren sind und nicht nachtanken mussten, Handys, die sich wieder aufladen, Heizöl hatten wir auch, ja genau, Konten, die nicht leer werden, obwohl immer davon abgehoben wird, das ist eins meiner Lieblingswunder. Preist den Herrn, das hatten wir zweimal in Hamburg. Preist den Herrn, Vermehrungswunder. All das, weißt du, sind alles Zeichen der Herrschaft der neuen Schöpfung. Es sind Zeichen der Realität der zukünftigen Welt. Du sagst jetzt, ja, was bringt es jetzt, wenn sich Geld vermehrt oder so? Naja, frag den, für den sich's vermehrt. Ich glaube, es geht, weißt du, es geht oft weit über das hinaus, was es im Sichtbaren bringt. Es geht gerade bei diesen Zeichen auch oft einfach darum, dass Gott seine Kinder ermutigen will. Amen. Also, und das ist auch eine legitime Sache, weil manche sagen, ja, wenn keiner geheilt wird, wenn keiner von den Toten aufersteht, was bringt's dann? Ist ja nur irgendwie Spielerei. Ja, aber wenn es ein Sohn Gottes ermutigt, dann ist es für Gott wichtig genug, um ihn auf diese Weise zu ermutigen. Halleluja. Dann, was haben wir noch gesehen? Nächste Folie oder nächster Teil, genau. Grenzenlose Herrschaft über den Körper. Da wird es jetzt ganz interessant. Schau, da sind wir schon wieder in der aktuellen Situation. Immunität gegen Krankheiten, Gifte und Verletzungen. Wo steht das in der Bibel? Markus? Genau, Markus 16, 17 und 18. Ja, und wenn sie auch etwas Tödliches trinken werden, wird es ihnen nicht schaden. Selbst wenn sie in Schlangen hineingreifen, wird es ihnen nicht schaden. Selbst wenn 1000 um sie herum zu ihrer Rechten vom Coronavirus betroffen werden und 10.000 zu ihrer Linken, wird es doch sie nicht treffen. Amen. Stell dich da drauf. Weißt du, der Psalm 91 ist eigentlich nichts anderes als die Proklamation deiner Immunität gegen die Umwelteinflüsse. Amen. Halleluja, weißt du, wir müssen es einfach mal, weißt du, wir lesen das und wir finden es auch schön und es erwärmt das Herz der Christen. Oh ja, wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Oh, das fühlt sich so gut an. Aber weißt du, lass es wirklich real werden in solchen Situationen, wie wir jetzt momentan drin sind. Amen. Verstehst du, dass wir wirklich daran glauben, hey, als Christen, die gelernt haben, im Himmel gleichzeitig zu Hause zu sein wie auf der Erde, sind wir tatsächlich umgeben von diesem göttlichen Schutz, sind wir umgeben von dieser göttlichen Immunität und es kann uns nicht treffen. Amen. Ich hatte jetzt auch da, jetzt, das kam auch gestern ein Zeugnis von jemand, der in Rumänien war, Waldemar heißt er, auch zu uns kommt, in Rumänien war und dort, der hat es noch bekommen, aber ist dann trotzdem was passiert und zwar, er war auf Missionsreise in Rumänien und dort hat er eine Lebensmittelvergiftung bekommen, weil das Essen für ihn dort total ungewohnt war und ist dann in Ohnmacht beinahe gefallen und so weiter dann hat er gesagt, ja, ich wollte unbedingt zum Herrlichkeitsgottesdienst kommen, dann am Sonntagmorgen, als er wieder hier war und hat sich dann fit bekommen, konnte am Gottesdienst teilnehmen, aber nachmittags ging es wieder schlechter und am Montagmorgen wachte ich auf und es ging mir so schlecht, dass ich verstand, dass ich nun mehrere Tage im Bett bleiben und auskurieren müsste. Ich gab schon fast auf und legte mich wieder ins Bett, als ich auf einmal dachte, nein, das lasse ich nicht zu. Ich war der Ansicht, dass der Teufel die sehr erfolgreiche Missionsreise in Rumänien mir jetzt mit diesen Symptomen wegnehmen wollte. Ich richtete mich auf und legte meine Hände auf meinen Kopf. Ich hatte starke Kopf- und Bauchschmerzen. Ich sagte in Jesu Namen, Schmerz, verlass diesen Körper. Dann legte ich meine Hände auf meinen Bauch und sagte ebenfalls in Jesu Namen, Schmerz, verlass diesen Körper. Halleluja, Amen. Dann machte ich einen Glaubensschritt. Ich stand auf, machte mir einen Tee mit Honig, ging auf den Balkon an die frische Luft. Schon bevor ich die Tasse Tee leer hatte, bemerkte ich plötzlich, dass vom Schmerz nur noch 10% zu verspüren waren. Ich habe angefangen, sehr laut zu lachen und freute mich sehr. Ich ging wieder ins Haus rein und in den nächsten 5 Minuten verschwanden die Schmerzen und Symptome komplett. Ich habe mich sofort hervorragend gefühlt und diese Krankheit war für immer weg. Preis dem Herrn. Amen. Also manchmal ist es tatsächlich nur der Punkt, bis wir sagen, hey, jetzt aber ist Schluss. Also manchmal ist einfach nur dieser Punkt, bis wir tatsächlich uns bewusst werden, jawohl, wir haben Autorität. Amen. Also so lang laufen manchmal Dinge. Also die Angst vor dem Coronavirus hatte ich so lang, bis du sagst, jetzt ist es genug. Jetzt ist Schluss. Ich widerstehe der Angst, ich widerstehe diesem Geist. Mich wird es nicht treffen, ich nehme meinen Stand ein. Und in dem Moment ist es vorbei. Amen. Und das müssen wir glauben. Amen. Halleluja. Herrschaft im Bereich des Körpers. Grenzenlose Kraft ist ein Beispiel. Da haben wir jetzt ja die Nancy Cohen da gehabt bei der letzten Konferenz vor 2 Wochen. Ja, das ist ein lebendiges Zeugnis wirklich für diese übernatürliche, grenzenlose Kraft. Ich meine, wenn man 10 Tage, was musst du dir geben, Bastian, die hat 10 Tage in Indien weißen Kindern die Hände aufgelegt, 10.000, glaube ich, oder 12.000 weißen Kindern, 10 Tage lang am Stück diesen Kindern die Hände aufgelegt und über ihnen prophezeit, ohne diese ganzen 10 Tage lang einmal ins Bett zu gehen, einmal zu schlafen, einmal aufs Klo zu gehen, einmal irgendwas zu essen, einmal irgendwas zu machen, einfach 10 Tage. Das ist natürlich vollkommen unmöglich. Ja. Aber es ist tatsächlich ein Beweis oder ein Zeichen, sagen wir mal so, Zeichen ist besser als Beweis, ein Zeichen dafür, dass die neue Schöpfung Autorität hat über die Grenzen der alten Schöpfung. Und sie hatte noch mehr so Dinge auch erlebt, gerade von dieser grenzenlosen Energie oder wenig Schlaf. Ja? Oder ich meine, 10 Tage ohne Schlaf alleine, das musst du schon mal geben. Ich meine, da kommt so vieles zusammen. 10 Tage ohne Schlaf, ohne Essen, ohne aufs Klo gehen. Also ich meine, da muss eigentlich tot sein. Also spätestens nach 10 Tagen muss tot umfallen. Nein, schon früher. Verstehst du? Aber Gott kann die Grenzen der natürlichen Schöpfung aushebeln und seine Grenzenlosigkeit in deinem Leben demonstrieren. Deswegen grenzenlose Kraft. Halleluja. Preist den Herrn. Nächster Punkt. Ja, das ist dann die Kulmination. Herrschaft über den Tod. Der letzte Feind, der weggetan wird, sagt Paulus, ist der Tod. Wenn Christus oder wenn die Toten nicht auferweckt werden, 1. Korinther 15, 16, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden und dann ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, Matthäus 10, 7 und 8, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, 1. Punkt, 2. weckt Tote auf. Warum wird es immer überlesen in der Christenheit? Den allerwenigsten ist bewusst, ich habe schon auch mit Pastoren teilweise gesprochen, den allerwenigsten ist bewusst, dass tatsächlich weckt Tote auf an zweiter Stelle steht. Viele glauben, an zweiter Stelle steht, treibt Dämonen aus. Weil das ist das, was wir normalerweise halt machen. Wir treiben Dämonen aus, wir heilen die Kranken. Aber es steht an zweiter Stelle noch vor Dämonenaustreibung, weckt die Toten auf. Amen. Also ist es an der Zeit, dass der Leib Christi diese Dimension wiedergewinnt. Und wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren einige Dinge erlebt, gerade jetzt auch. Vor kurzem habe ich hier diese medizinische Bestätigung bekommen von diesem kleinen Mädchen, das im Mutterleib gestorben war, keine Herztöne mehr hatte und 3 Tage später, nachdem wir gebetet hatten, wieder normale Herztöne hatte und letztes Jahr gesund zur Welt gekommen ist. Hier ist der Mutterpass, wo eingetragen ist, keine Herztöne und dann wieder 3 Tage später wieder Herztöne. Habe ich jetzt gerade bekommen, vor 2, 3 Tagen. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Mit ärztlicher Bestätigung. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Also, Totenauferweckung wird immer normaler. Sag zu jemand neben dir, Totenauferweckung wird immer normaler. Es gehört zu den Dingen, die Jesus getan hat. Und weißt du, wenn Jesus oder wenn in der Bibel von 3 Totenauferweckungen von Jesus die Rede ist, dann ist das nicht das Limit für das, was in unserem Leben passieren kann. Ja? Wir haben hier bei Glory Life schon mehr als 3 Totenauferweckungen erlebt. Und weißt du, Jesus ist nicht eifersüchtig. Das ist das Gute. Amen. Weil damals, als er hier über diese Erde gegangen ist, da sind die Wunder durch ihn in seinem Körper passiert. Er war körperlich hier und dadurch sind die Wunder passiert. Und heute passieren die Wunder einfach durch ihn zur Rechten Gottes, durch den Verherrlichten, der in uns lebt. Es ist der gleiche Jesus, also hat er nie ein Problem mit Eifersucht, weil sowieso immer er die Ehre kriegt. Amen. Also du musst nicht Angst haben, dass du Jesus Konkurrenz machst. Nein, weil du tust es aus ihm. Ich meine, niemand von uns kann, weißt du, auch kein, nicht mal ein Medium, kein Esoteriker kann Tote auferwecken. Also da hört es spätestens auf. Das findest du auch in keiner anderen Religion. Das ist interessant, weil nur Jesus hat den Tod besiegt. Irgendwelche Geistheiler können vielleicht irgendwelche Schmerzen verringern für eine Zeit lang oder wie auch immer oder auch länger oder was auch immer. Aber Tote auferweckt, das hast du noch nie gehört. Also brauchen wir dieses Zeichen. Amen. Also nimmst du deinen Stand ein. Halleluja. Weißt du, alles geht darum, dass wir uns positionieren. Amen. Und das, weißt du, ich habe es damals, als ich zeitlang öfters über Totenauferweckung gepredigt habe, wo wir da neu reingegangen sind in diese Dimension, habe ich immer gesagt, und weißt du, das gilt eigentlich für alle diese Bereiche auch, ich habe immer gesagt, der Schlüssel zur Totenauferweckung ist letztendlich der, wie du, wenn du mit Tod konfrontiert wirst, damit umgehst. Der Schlüssel zur Krankenheilung ist auch, liegt darin, wie du, wenn du mit Krankheit konfrontiert bist, damit umgehst. Bei Tod ist es noch krasser, weil die meisten von euch wissen, dass wenn du eine Botschaft hörst, der ist jetzt gestorben oder jetzt hat der Arzt ihn für tot erklärt, dann ist es in diesem Moment so, wie wenn etwas in dir nach unten geht. Weil der Tod einfach eine Macht ist, die etwas so Endgültiges an sich hat, etwas so ultimativ Einschüchterndes an sich hat, dass du in dem Moment dieses Empfinden hast, jetzt kann ich nichts mehr machen. Der entscheidende Punkt, ob du mehr und mehr Totenauferweckung in deinem Leben erleben wirst, liegt darin, wie du mit solchen Botschaften umgehst, ob du tatsächlich diese erste Reaktion deiner Seele, die ganz normal ist natürlich, der Einschüchterung, der Ohnmacht, des Schreckens und so weiter, ob du bei dieser Reaktion bleibst oder ob du irgendwann switcht und sagst, Moment mal, das ist doch wieder nur eine Gelegenheit dafür, dass ich die Herrlichkeit Gottes erweisen kann. Amen. Das ist doch wieder nur eine Gelegenheit dafür, dass ich den Stier bei den Hörnern packe und dass ich jetzt die Autorität einnehme, die ich in Christus habe. Und genau das Gleiche gilt für Krankheit, genau das Gleiche gilt für Situationen. Du hast, was weiß ich, dein Handy verloren, wie Svetlana, die das erzählt hat, im Urlaub in Spanien das Handy verloren. Aber sie hat sich nicht damit abgefunden. Hier in Deutschland hat sie befohlen und gesagt, und in Jesu Namen, wir fordern dieses Handy, dass es sich wieder hier in Deutschland materialisiert. Und nach 3 Wochen plötzlich war es auf einer Kommode oder wo in der Wohnung, wo sie jeden Tag hingucken. Und plötzlich war das Handy, das sie in Spanien verloren hatten, da. Ja, da kommst du mit deinem Verstand nicht mehr mit. Aber weißt du, es beginnt alles damit, weißt du, wie viel lassen wir uns bieten? Amen. Wie viel nehmen wir einfach so hin? Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Wenn wir hingehen, sollen wir predigen und sprechen, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Aber weißt du, wir sollen nicht nur sprechen und sagen, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, sondern wir sollen es demonstrieren. Das heißt, wenn irgendetwas uns begegnet, was sozusagen des Einbruches des Reiches Gottes hart quasi, also Tod hart des Einbruches des Reiches Gottes, weil Tod muss in Leben verwandelt werden. Amen. Krankheit muss in Gesundheit verwandelt werden. Armut muss in Wohlergehen verwandelt werden. All diese Dinge sind sozusagen, die schreien uns sozusagen an. Ja, seelisch verursachen sie bei uns negative Gefühle, vielleicht Einschüchterung, Ohnmacht oder was auch immer. Aber eigentlich schreien sie uns an, dass wir wirklich das uns entscheiden zu glauben, was wir sagen, nämlich dass das Reich Gottes zum Greifen nahe ist. Amen. Und es demonstrieren und sagen, jawohl, okay, auch davon lasse ich mich nicht einschüchtern. Verstehst du? Ja. Ich erinnere mich daran, wie diese Frau damals in einem Heilungsgottesdienst sagte, wo ich für Diabetes gebetet habe und sie sagt, schaute mich an und zeigte mit dem Finger auf mich und sagt, bei mir ist das frei dämonisch. Und etwas aus ihren Augen wollte mich einschüchtern und sagen, hey, Moment mal, da kommst du jetzt nicht durch. Das ist ja nicht nur Diabetes, das ist auch noch dämonisch. Und da musst du umswitchen. Und auch das kann man üben, wie der Bastian vorher gesagt hat. Man kann es üben, man kann es trainieren, umzuswitchen. Weißt du, du kannst sagen, oh ja, dämonisch, okay, da machen wir eine besondere Session für dich. Nein, ich habe sie einfach angelacht. Ich habe gesagt, was, dämonisch? Ich habe sie nicht ausgelacht, sondern ich hab einfach diese Macht ausgelacht. Ich habe gesagt, was, dämonisch? Habe ich gesagt, ja, dann ist es ja noch einfacher, habe ich gesagt. Wenn es ein Dämon ist, ist es ja noch einfacher, dann muss ich dir ja nicht mal die Hände auflegen. Weil das Wort sagt, den Kranken soll ich die Hände auflegen, damit sie gesund werden, aber Dämonen soll ich einfach nur austreiben. Also spreche ich jetzt einfach das Wort und dann ist die Sache erledigt. Ach so. Damit war der ganze Geist entmachtet, verstehst du? Also es hängt alles damit zusammen, wie wir reagieren. Also der Teufel will uns einschüchtern, auch wenn wir Menschen von Jesus übrigens erzählen, weil das Thema ist auch heute Abend. Ich weiß noch, wie wir mal in Reutlingen Open-Air-Gottesdienst hatten und ich predigte da am Mikrofon und da war gegenüber so eine ganze große Gruppe von autonomen Jugendlichen, die saßen da. Das war relativ weit entfernt, aber es war nah genug, dass sie das hören konnten, was ich über das Mikrofon sagte und die waren gar nicht einverstanden mit dem, was ich predigte und die begannen zu schreien und Trillerpfeifen und wuhu und laut und was weiß ich und irgendwann mal stand eine von denen auf, kam zu mir rübergelaufen oder zu uns rübergelaufen und fing an, mir das Mikrofon aus der Hand zu schlagen. Und dann dachte ich, okay, was machen wir jetzt? Weißt du, du hast immer zwei Möglichkeiten und genau das ist jetzt auch mit dem Coronavirus, genau das Gleiche. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst zurückweichen oder du kannst den Stier bei den Hörnern packen. Und dann habe ich einfach gesagt, so Leute, jetzt machen wir einfach Folgendes. Jetzt gehen wir alle gemeinsam dort rüber zu der Gruppe und erzählen ihnen dort von Jesus. Und dann habe ich die ganze Gemeinde, die damals mit auf der Straße waren, vielleicht 50 Leute oder so, oder nicht mal so viel, vielleicht 40. Und da waren von den Autonomen, waren auf jeden Fall mehr. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir einfach alle zu denen rüber und erzählen ihnen das Evangelium. Und die alle Triller, Triller, Pfeif, Pfeif, hu, hu, hu und so weiter. Und wir auf die hin und wir waren noch nicht mal bei denen da waren die so klein mit Hut. Ja, die waren so erschrocken, dass wir keine Angst vor ihnen hatten. Und plötzlich war alles wie beruhigt. Und dann saßen unsere Leute, und ich weiß noch anderthalb Stunden später, saßen noch Leute von uns mit denen, haben sich mit denen unterhalten, haben mit denen gebetet und Dinge sind passiert. Aber so eine wunderbare, es war wie so ein Happening, wie so ein Woodstock oder was auch immer, wo man jetzt über Jesus redet. Verstehst du? Also aber die ganze Atmosphäre ist gebrochen in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, uns nicht einschüchtern zu lassen. Ich weiß nicht, was die Leute, die anderen in der Gemeinde damals gedacht haben. Ich bin jedenfalls vorausgegangen. Vielleicht dachten sie, okay, mal schauen, was mit ihm passiert. Und sie sind hinterher. Ja, aber weißt du, so entmachtest du den Teufel. Amen. Und wenn wir uns tatsächlich dessen bewusst sind, welche Herrschaft und Autorität wir haben, weißt du, dann ist das der automatische Ausfluss. Amen. Können wir nochmal die nächste Folie vielleicht reinmachen? Genau. Ja, okay, nochmal die nächste, das machen wir jetzt heute Abend nicht. Ja, genau. Das ist zum Beispiel auch noch ein Bereich, ja, das Thema Zeit. Ja. Das ist ein ganz interessanter Bereich. Da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber machen. Okay, Halleluja, Zeitwunder. Da haben wir jetzt übrigens bei der letzten Konferenz haben wir einige starke Zeitwunder erlebt. Da war, erinnert euch dran, die bei der Konferenz da waren, jetzt vor 2 Wochen, der Mann, wo wir diese Zeitwunder freigesetzt haben im Raum mit Rücknahme in der Zeit, Leute, die Unfälle hatten und so weiter, dass sie wiederhergestellt werden. Wie der Mann vorne war, der Erwin aus Nürnberg war das, der vor 55 Jahren einen Autounfall hatte und einen zertrümmerten Lendenwirbel dadurch und seit 55 Jahren totale Schmerzen hatte. Und Gott hat ihn in dem Moment, wo jemand einfach von denen, die in der Konferenz waren und unter der Anleitung einfach ihn in der Zeit zurückgenommen hat um diese 55 Jahre und Gott hat ihn völlig wiederhergestellt und er hatte keine Schmerzen mehr. Nach 55 Jahren, preist den Herrn. Halleluja. Der andere Frau, weiß ich, die hatte vor 40 Jahren, hatte sie einen Skiunfall gehabt und hatte seither kein Kreuzband mehr, genau. Und kein Meniskus oder ich weiß, kein Meniskus, gibt es sowas überhaupt? Ich weiß nicht. Also irgend sowas hat sie jedenfalls erzählt. Und Gott hat sie geheilt, als sie zurückgenommen wurde in der Zeit. Preist den Herrn. Weißt du, das sind so viele Wunder. Und Gott möchte dich positionieren. Halleluja. Weißt du, alles geht darum, dass wir unseren Stand einnehmen. Alles geht darum, dass wir unsere Position einnehmen. Bei allem, verstehst du? Weißt du, es ist an der Zeit, dass die Christen sich nicht mehr verstecken, sondern dass wir wirklich unseren Platz einnehmen, unseren Platz der Autorität. Und dass wir tatsächlich dieser Welt nicht nur predigen, sondern dass wir ihr tatsächlich auch demonstrieren und zeigen, dass wir das glauben, dass wir diese Herrschaft haben. Verstehst du? Dass wir einen Unterschied machen. Und vielleicht sagen sie am Anfang, oh, die spinnen ja irgendwie, wie können die das nur glauben? Oder weißt du? Aber spätestens dann, wenn sie es erste Mal erleben, wenn du betest und deinen Stand einnimmst, dann glauben sie nicht mehr, dass du spinnst. Also das lohnt sich, mal ein bisschen als Spinner zu gelten, lohnt sich für all die Wunder, die entsprechend passieren. Weil ich bin gern der Spinner in den Augen von manchen. Wenn bei all den Tausenden von Wundern, die wir die letzten Jahre gesehen haben, also sage ich, okay, also das ist so herrlich und so wunderbar, die paar, die mich für einen Spinner halten, kann ich gut verkraften. Also das muss deine Einstellung sein. Amen. Also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Halleluja. Also unsere Einstellung sollte die sein, das zu demonstrieren, um jeden Preis. Verstehst du? Die Herrschaft der neuen Schöpfung zu demonstrieren. Ich werde das nächste Mal werde ich noch ein paar weitere Herrschaftsbereiche anschauen. Raum, genau, ist auch noch ein Bereich. Zeit und verschiedene andere Finanzen etc. Gibt es noch verschiedene andere Sachen. Das ist nur eine ganze andere Folie. Ja, da haben wir die komplette Folie. Okay, ja, kannst wieder wegtun. Brauchen wir jetzt heute nicht, sonst verwirrt es nur, weil es zu viel wird. Aber ich möchte einfach zum Schluss, weil wir sind auch schon am Ende der Zeit. Ich möchte einfach zum Schluss, dass wir uns gemeinsam einfach heute Abend nochmal positionieren. Wirklich für das, was Gott geplant hat in dieser Zeit. Weil wir leben in so einer besonderen Zeit. Und jetzt kommt es tatsächlich drauf an. Weißt du, ich weiß nicht, wie lang die Zeit noch ist. Verstehst du? Jesus hat gesagt, wirkt die Werke, solange es Tag ist, weil es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Weißt du, momentan ist es so, du kannst in Deutschland alles machen, im Grunde genommen, was das Evangelium angeht. Frage ist nur, warum machen es so wenige? Niemand wirft dich ins Gefängnis, weil du das Evangelium verkündest. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dich jemand für einen Spinner hält oder dass dich jemand ablehnt oder dass irgendeine Zeitung was über dich schreibt oder dass sie irgendein Video auf YouTube über dich reinstellen, wo sie dich ein bisschen in den Dreck ziehen oder so. Ja, meine Güte, was soll's? Weißt du, das haben sie mit Jesus alles gemacht. Ich meine nicht das mit YouTube, aber... Das gab's halt damals noch nicht. Damals gab's andere Sachen. Die Synagogen, was weiß ich, der Synagogentratsch oder keine Ahnung. Weißt du? Halleluja. Gott hat so viele gewaltige Sachen für uns vorbereitet, für die es sich wirklich lohnt, unseren guten Ruf auch mal zu verlieren. Amen. Und du weißt ja, wenn der Ruf erst ruiniert ist, dann lebt es sich völlig ungeniert. Amen. Und damit verstehe mich nicht, ja, manche klatschen. Damit verstehe mich nicht falsch. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dumme Sachen machen sollst oder unweise sein sollst oder irgendwie irre sein sollst. Das meine ich damit nicht. Bastian hat es ja vorher gesagt, wir sollen normal sein. Ja? Aber normal, übernatürlich. Übernatürlich normal. Weißt du, normal, was die Realität der neuen Schöpfung angeht. Uns als normale Söhne der Herrlichkeit verhalten. Als normale Träger der zukünftigen Welt. Das ist ja nicht normal. Weißt du, für mich ist nicht normal, wenn ich ein Träger der neuen Schöpfung bin, ist für mich nicht normal, zum Beispiel einfach Krankheit hinzunehmen. Oder einfach mich zum Beispiel jetzt Coronavirus einschüchtern zu lassen. Ist für mich nicht normal. Das ist nicht normal. Weißt du, die Welt mag vielleicht sagen, das ist normal, aber für mich ist es nicht normal. Weil für die neue Schöpfung gilt eine andere Realität. Also werden wir doch endlich mal normal. Amen. Der Sid Roth sagt es immer so schön in seinen Sendungen oder in seinen Predigen. Das habe ich jetzt auch, als ich da war, ein paar Mal sagen hören. Sagt immer, ja, es ist Zeit, dass wir endlich normal werden. Und dann sagt er immer, normal according to the Bible. Ja. Also normal gemäß der Bibel. Amen. Verstehst du? Das ist eine andere Normalität. Also frag mal deinen Nachbarn, bist du bereit, normal zu werden? Okay. Halleluja. Dann lass uns zusammen aufstehen, wenn du bereit bist, normal zu werden. Und dann bete ich ein Gebet, das dich normal macht. Halleluja. Halleluja. Weißt du, alles ist, hängt mit Positionierung zusammen. Alles hängt damit zusammen, dass du dich verbindest mit der Realität des Wortes Gottes. Weil du kannst dich positionieren zum Geist dieser Welt, indem du sagst, okay, was höre ich in der Welt, was sagen sie in der Welt? Dann, okay, daran orientiere ich mich. Oder du kannst sagen, was lese ich in der Bibel, was höre ich in der Predigt, was sagt mir der Geist Gottes? Dazu positioniere ich mich. Amen. Und in dieser Verbindung wird tatsächlich die Realität der neuen Schöpfung mehr und mehr die Realität der alten Schöpfung übernehmen. Und somit wirst du tatsächlich immer mehr normal gemäß dem, was Gott sagt, dass du bist. Amen. Sag mal mit mir zusammen zum Schluss. Danke, Vater, dass ich dein Kind bin. Und als dein Kind bin ich ein Träger der Kräfte der zukünftigen Welt. Ich gehöre bereits zur neuen Schöpfung. Und ich bin hier auf dieser Erde gesetzt. Nicht um gemäß dem Geist dieser Welt zu leben, sondern um die Realität der neuen Schöpfung in diese Welt hineinzubringen. Heute Abend entscheide ich mich ganz neu, normal zu sein, gemäß dem, was dein Wort sagt. Ich entscheide mich, als ein Träger deiner Herrlichkeit diese Welt zu verändern. Und wo auch immer ich hingehe, wo auch immer ich hinkomme, sei es beim Aldi oder beim Lidl, ich gehe hin und ich spreche und ich mache deutlich, jetzt ist das Reich Gottes zum Greifen nahe. Ich bin kühn und mutig und ich gebe die gute Nachricht weiter. Und ich bin kühn und mutig und ich demonstriere die Kraft der guten Nachricht. Und Zeichen und Wunder folgen mir. Und Menschen werden aufmerksam auf diese höhere Realität. Und sie nehmen Jesus Christus an. Und sie werden errettet. Und sie werden wieder zu Söhnen und Töchtern, die wiederum Träger der Herrlichkeit sind und weiter die Welt verändern. Und so danke ich dir, Vater, dass ich ein Teil sein darf dieser gewaltigen Lawine, der wunderwirkenden Kraft Gottes und der Seelengewinnung auf diesem Globus in dieser letzten Zeit. Danke dafür, Vater. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dieses Vorrecht. Danke, Herr, dass wir wirklich als deine Söhne und Töchter durch diese Welt gehen dürfen, Herr, und diese Welt verändern dürfen. Halleluja. Preis den Herrn. Und danke, dass wir jetzt noch hineinsäen dürfen in diesen wunderbaren Boden. Diesen Boden der Herrlichkeit Gottes, diesen Boden der Zeichen und Wunder, diesen Boden des Herzens Gottes für die Verlorenen. Einfach so, wie der Heilige Geist es dir zeigt, so darfst du jetzt säen. Auch wenn du über Video zuschaust, darfst du über unsere Website säen. Wenn du eine Verpflichtungserklärung möchtest, weil du es gerne überweisen möchtest und dann eine Spendenbescheinigung bekommst am Ende des Jahres, dann streck einfach deine Hand aus, sodass die Ordner säen. Dann kommen sie vorbei und geben dir die Verpflichtungserklärung. Ansonsten kannst du in bar geben. Und natürlich über unsere Website kannst du überweisen. Also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt heute Abend. Wir wollen natürlich auch den Global Outreach Day unterstützen, das ist klar. da werden wir natürlich auch was überweisen. Also fragt einfach den Heiligen Geist, was soll ich heute Abend säen, was soll ich heute Abend investieren, und das, was er dir zeigt, das tust du. Braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Ja, da sind noch Hände da drüben. Okay. Halleluja. Preist den Herrn. Ach, wie von euch spüren das? Weißt du, ich spüre eigentlich zwei Sachen. Ich spüre zwei Sachen. Zum einen spüre ich, Erweckung war noch nie so dringend wie heute. Amen. Aber weißt du, was ich auch spüre? Erweckung war noch nie so greifbar wie heute. Amen. Halleluja. Wir gehen in die beste Zeit hinein. Wir sind schon in der besten Zeit, in der wir als Christen jemals leben können. Auch hier in Deutschland, gerade hier in Deutschland. Also die stärksten Wunder passieren, also jedenfalls ich erlebe so, nicht mehr unbedingt in Afrika, sondern sie passieren hier in Deutschland. Sie passieren in Europa, mitten in diesen intellektuellen Ländern. Bastian hat es gesagt, Leute stehen aus Rollstühlen auf, Tote werden auferweckt. In Deutschland! Halleluja! In Österreich, in der Schweiz! Also Europa ist tatsächlich im Fokus. Aber ich glaube, es ist weltweit, es ist eine neue Zeit. Und ich glaube, dieser Coronavirus ist nur ein letzter Versuch des Teufels, was aufzuhalten. Aber am Ende, und das glaube ich, wird diese Sache, das, was Gott geplant hat, nur beschleunigen. Es wird es nur beschleunigen. Halleluja. Das müssen wir glauben und darauf müssen wir uns stellen. Das ist so. Amen. Also gebt die Eimer durch, tut, was der Heilige Geist euch gesagt hat. Ich gebe euch noch kurz die Ansagen weiter, solange ihr das tut. Jetzt am Sonntag, wie gesagt, 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum. Ich werde predigen über das Thema Leben mit Leidenschaft, Teil 2. Und um 13.30 Uhr am Sonntag nach dem Gottesdienst trifft sich unser Herrlichkeitsevangelisationsteam mit der Astrid und mit der Manuela im Jugendgottesdienstraum. Also, die sind on fire, haben sie mir hier aufgeschrieben. Und sie laden jeden dazu ein, der auch gerne on fire sein möchte oder der schon on fire ist oder sich on fire setzen lassen möchte, sei dabei, weil gemeinsam holen wir die Ernte ein. Halleluja. Nachmittag werden dann Irina und ich nach Hamburg weiterfliegen. Betet einfach für einen pünktlichen Flug, damit wir pünktlich auch 19 Uhr dann den Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Hamburg machen können. Übrigens ganz liebe Grüße von Irina, von meiner Frau. Die ist nicht zu Hause wegen Coronavirus, ja, sondern die hat heute einen Zahn gezogen gekriegt und deswegen muss sie sich heute mal ausnahmsweise ein bisschen schonen, damit sie am Sonntag wieder fit ist, dann auch wenn es nach Hamburg geht und so. Also segnet sie und ganz liebe Grüße von ihr. Aber es geht ihr gut, alles gut. Montag um 19 Uhr ist auch nochmal Veranstaltung in Hamburg, also für alle Hamburger oder Leute aus dem norddeutschen Raum, die auch zuschauen, kommt einfach ins Leonardo Hotel, Sonntag 19 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, Montag 19 Uhr, da werde ich lehren, auch über die Realitäten der neuen Schöpfung, also es wird ein Lehrabend vor allen Dingen sein, Montag 19 Uhr, und Dienstag ist dann um 19.30 Uhr hier wieder im Jugendgottesdienstraum, Glory Life Intensivabend, 19 Uhr, Eingang von der Ostseite her, und nächsten Donnerstag 19.30 Uhr wieder Glory Life Schule hier im Zentrum. Seid wie immer, wenn möglich, live dabei. Ansonsten über Video. Es wird auch wieder eine Aktivierung geben nächsten Donnerstag. Und außerdem ist nächsten Donnerstag um 17.30 Uhr Schatzsuche wieder mit Manuela. Das Team trifft sich im Glory Life Gebetsraum, um dann nach Filderstadt zu gehen und Schätze zu suchen. Wenn du nicht weißt, was das ist, frag die Manuela. Wenn du jetzt heiß geworden bist und sagst, was, Schätze suchen, das klingt ja interessant. Habt ihr hier irgendwelche Schätze in Filderstadt? Ja, ich sage euch, viele Schätze. Viele Schätze, die noch gefunden werden wollen. Also die Manuela erklärt es euch. Preist den Herrn. Okay, segnen wir noch die Sammlung zum Schluss. Streck deine Hand aus. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gesät hat heute Abend, Herr. Und du sagst, mit dem Maß, mit dem wir gemessen haben, wird uns wieder gemessen werden. Das heißt, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß wird in unseren Schoß gegeben werden, Herr. Weil so, wie wir messen, wird uns gemessen werden, Herr. Und ich danke dir, Herr, für diese gewaltige Ernte, Herr, die jeder Einzelne, der wirklich als ein Investor dein Reich segnet und investiert einfach in Seelen, investiert in den Bau von Gemeinden, investiert einfach in dein Königreich, Herr. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, dass du 30-fach, 60-fach, 100-fach zurückgibst in Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Wend dich mal deinem Nachbarn zu und sag ihm, du bist gesegnet mit der Herrlichkeit Gottes. Wo immer du hingehst, geht die Herrlichkeit Gottes mit dir. Du bist behütet und beschützt. Der Teufel kann dich nicht antasten, sondern im Gegenteil. Wo du hinkommst, trittst du auf ihn und auf alle seine Dämonen, auf Krankheit, auf Tod, auf Armut, und nichts wird dir schaden, sondern Menschen bekommen die gute Nachricht und sie entscheiden sich für dieses neue Leben in Jesus. Und dafür gibst du ihm alle Ehre. Heute Abend, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Halleluja. Habt die beste Nacht. Komm gut nach Hause. Bis zum Sonntag. Amen. Bastian, nochmal vielen Dank. Halleluja. Wunderbar. Super.